Herzlich willkommen zur ökumenischen Telefonandacht Altrib. Sie hören Pfarrer Alexander Ebel von der protestantischen Kirchengemeinde. Man rühre etwa 10 bis 15 Vater Unser. Diesen Satz kann man in alten Backbüchern finden, im Rezept für Rührteig. Wenn der gelingen sollte, musste er früher eben eifrig gerührt werden, und zwar mit Muskelkraft. Elektrische Handrührgeräte gab's ja noch nicht. Und 10 bis 15 Vater Unser, das war genau die Zeit, die es brauchte, um genug Luft in den Teig zu arbeiten, damit er beim Backen aufging. Bezeichnend ist, dass es ausgerechnet Vater Unser sind, die zum Messen der Rührzeit verwendet werden sollten. Es ging ja auch manches kurze Goethe-Gedicht oder ein Volkslied oder irgendein Ulk-Reim. Aber nein, es sollen ausgerechnet die Worte sein, die Jesus seinen Jüngern beigebracht hat, wie sie und damit auch wir zu Gott beten sollen. Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und das bei einer so gewöhnlichen Haushaltstätigkeit. Darin kommt dasselbe zum Ausdruck, was Martin Luther so formuliert hat. Wer treulich arbeitet, der betet zwiefältig. Aus dem Grunde, dass ein gläubiger Mensch in seiner Arbeit Gott fürchtet und ehret und an seine Gebote denkt. Man rühre 10 bis 15 Vater Unser. Wer so etwas als Zeitangabe in ein Backbuch geschrieben hat, für den war es ganz selbstverständlich. Gott gibt selbst zu so einfachen alltäglichen Arbeiten seinen Segen. Und wir sollten ihm dankbar sein für alles, was wir tun und anpacken können. In den vergangenen Wochen kam das Vaterunser auch für einen ganz anderen alltäglichen Vorgang zu Ehren, für das gründliche Händewaschen. Dafür reicht schon ein Vaterunser, das dauert nämlich, in Ruhe gesprochen, circa 30 Sekunden, genau so lange, wie man sich für die penible Handhygiene Zeit nehmen sollte. Tja, das Vaterunser, das Gebet der Christenheit, ein Text, den ganz viele Menschen kennen von klein auf, gesprochen in jedem Gottesdienst, aber mit einer perfekten Länge auch für und bei Alltagstätigkeiten. Ein wunderbares Geschenk, das uns Jesus da hinterlassen hat. Aber gerade weil es so eingängig ist, so bekannt, so oft gesprochen, habe ich auch die Befürchtung und merke es hin und wieder auch bei mir selbst, die Gefahr, dass das Vaterunser einfach gedankenlos abgespult wird, vor sich hingesprochen, ohne wirklich bei der Sache zu sein. Deshalb möchte ich Ihnen heute noch eine Aufgabe oder eine Anregung mit auf den Weg geben. Beten Sie doch in den nächsten Tagen jeden Tag einmal das Vaterunser. Und dann, danach, nehmen Sie sich noch eine oder zwei Minuten Zeit, um immer über eine Zeile etwas tiefer nachzudenken. Am ersten Tag, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Was bedeutet das, dass wir Gott als unseren Vater ansprechen, dass sein Name geheiligt werden soll? Am zweiten Tag, dein Reich komme. Wie sieht das aus, wenn Gottes Reich kommt? Am dritten Tag, dein Wille geschehe. Wo geschieht heute Gottes Wille, wo nicht? Und was würde es mit der Welt machen, wenn sein Wille überall und zu jeder Zeit geschehe? Und so weiter. Denn es ist zwar schön, dass das Vaterunser ideal ist, um auch Alltagstätigkeiten zu begleiten, aber es ist doch noch viel mehr als eine Hilfe, um die Zeit zu messen. Was bedeutet Ihnen das Vaterunser? Hinterlassen Sie mir gern eine Nachricht nach dem Signalton. Wenn Sie ein besonderes Anliegen haben, können Sie mich im protestantischen Pfarramt erreichen, in Altrib unter der Nummer 398727. Ich bin gerne für Sie da. Und so segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und auf Wiederhören.